Kundgabe 1364. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.03.1940. Freies Entscheiden zwischen Materie und Geist. Wählet zwischen der Materie und dem Geist. Entscheidet euch für den Zustand des Gebannten oder den Zustand der Freiheit. Es wird euch, so ihr in der Erkenntnis steht, diese Entscheidung nicht schwerfallen und also suchet, erst zur rechten Erkenntnis zu gelangen. Und so ihr dazu den Willen habt, enthält die ewige Gottheit euch sicher nicht die rechte Erkenntnis vor. Denn ihr dürfet nur wollen, dass euer Denken recht sei. Ihr dürfet nur immer das Wahre und Gerechte anstreben, dann werdet ihr es auch erkennen und also auch sehr wohl vermögen, eure Wahl zu treffen zwischen Materie und dem Geist. Es zieht euch alles Materielle hinab, denn es ist die Materie, Anteil des Bösen. Es ist die Materie alles das, was entfernt ist von Gott, während der Geist sich zur Höhe schwingt, weil er aus Gott ist. So ihr also Geistiges sucht, seid ihr aller Erdenschwere entrückt. Ihr nähert euch eurer eigentlichen Bestimmung. Es ist also Materie und Geist der Gegensatz zueinander. Es muss das eine von dem anderen besiegt werden, und das bedeutet Erlösung, also Leben, oder Verdammnis, also Tod. Sieget der Geist über die Materie, so hat er sich restlos erlöst aus jeglicher Fessel und ist frei. Ist aber die Materie Sieger, dann ist das Geistige gebannt auf undenkliche Zeiten. Es ist in der Gewalt des Gegners, der die Erlösung aus der Materie verhindern möchte und nur immer die Vermehrung der Materie anstrebt. Und so nach kann nie beidem zu gleicher Zeit entsprochen werden. Es kann nicht der Geist sich befreien und gleichzeitig auch der Materie gehuldigt werden. Denn immer bedeutet das Leben des einen den Tod des anderen. Und daher ist es vollkommen unmöglich, dass sich ein Mensch zu geistiger Reife entwickelt, der noch nach irdischen Gütern trachtet, denn die Begehr dessen, was als Materie alles unreife Geistige in sich birgt, kann unmöglich erfüllt werden und gleichzeitig das Geistige im Menschen zur Reife gelangen. Denn dieses Geistige kann sich erst entfalten, sobald die Fesseln gesprengt sind. Und Fessel ist jegliche Materie, also alles, was unentwickeltes Geistiges birgt. Es ist somit die Materie die Schale, die erst gesprengt werden muss, auf dass der Kern frei werde. Wer die Schale nicht opfert, kann nicht zur inneren Frucht gelangen, und also muss auch die Umhüllung des Geistes erst gesprengt werden. Das heißt, alles irdische Verlangen muss geopfert werden, auf dass der Geist nun ungehindert den Flug zur Höhe unternehmen kann. Und dies ist die schwerste Entscheidung für den Menschen, bewusst das eine hinzugeben, um das andere empfangen zu können. Die Trennung von der Materie fällt dem Menschen oft so schwer, dass er den Geist in sich unbarmherzig gefesselt hält. Er sieht nur den Scheinwert des Materiellen und gibt dafür unendlich Kostbares auf. Er kennt nicht den Vorteil des geistigen Erwachens. Er weiß nicht um den geistigen Erfolg einer die Welt und ihre Güter verachtenden Seele. Und er strebt daher diesen auch nicht an. Doch so ihm sein Verlangen nach der Wahrheit auch das rechte Erkennen eingetragen hat, wird sein Streben nun nur noch der Vermehrung geistigen Gutes gelten, denn er lernet nun die Materie verachten und suchet mit allem Eifer zur Höhe zu gelangen. Denn ihn hält nichts mehr auf Erden zurück. Sein Geist schwingt sich empor. Und dem also befreiten Geist wird es auch gelingen, sich gänzlich zu trennen von allem, was ihm hinderlich war, zur Höhe. Es hat der Mensch in freiem Willen sich entschieden. Ihm bedeutet die Materie nichts, also hat er restlos überwunden. Es ist der Geist befreit und kann in lichte Sphären eingehen. Amen.